Um das Inkognito zu wahren, hält man sich an die Regeln des Rollentauschs, die der Verkleidungskomödie entnommen sind. König und Königin als Domestiken der russischen Baronin, unter deren Namen Madame de Tourzel auftritt mit ihren beiden Kindern. Am 20. Juni endlich? Das Datum war dem König nach ein paar aufgeschobenen Terminen für das geplante Unternehmen als Ultimatum angeboten worden. Der 20. erlaubt dem König noch, die Gelder für das kommende Quartal auf seine Reise mitzunehmen? In den späten Abendstunden? Geht es endlich los. Schön nach und nach, um bloß nicht aufzufallen. Zuerst die Kinder und Madame Tourzel. Die Königin bringt sie zu der Geheimtür, wo auf der Straße Graf von Fersen als Kutscher mit einem Fiaker schon auf sie wartet. Sie fahren dann ein bisschen kreuz und quer herum, um mögliche Verfolger abzuschütteln, und kehren schließlich auf die weite leere Place du Carrousel zurück und stehen da und warten. Das Abenteuer hat begonnen. Verspätung. Eins kommt zum anderen. Der treue Diener, der die Königin zum Fiaker begleitet, verläuft sich. Graf Fersen führt sich wohl ganz wie ein Kutscher auf, doch kennt er mit den Straßen in Paris sich nicht gut aus. Auch hat er irgendwelche Gründe, erstmal nach Westen aus der Stadt heraus und dann im großen Bogen nördlich um sie herumzufahren, um Clichy im Osten zu erreichen. Als sie dann in der großen schwarzen Reisekutsche sitzen und sich immer weiter von Paris entfernen, werden im Lauf der Zeit genau nach Plan Bewegungen von Truppeneinheiten ausgelöst. Bis Chalon summiert sich durch zwei Stürze von Pferden der Kutsche die Verspätung auf fast 4 Stunden. Es ist wie im Märchen. Ludwig rollt in seiner schwarzen Kutsche, als sei um ihn tiefster Frieden, seelenruhig mitten durch die Revolution. Durch ein Land, wo das Volk bewaffnet herumläuft, misstrauisch überall nach Verdächtigen sucht und nach den Gerüchten über die Fluchtabsichten des Königs ihn oder seine Frau überall gleich vermutet. In einer Kutsche, der jeder Bauer auf den ersten Blick ansieht, was sie gekostet haben muss, Ludwig als Domestik verkleidet, in einen miesen grauen Anzug gesteckt, eine erbärmliche Perücke auf dem Kopf, aber deshalb noch lange kein Diener, sondern ein schäbig aussehender König, kommt unerkannt fast bis ans Ziel. In Pont de Sombelle findet er allerdings den Duc de Choiseul mit seinen Husaren nicht wie angekündigt vor. Der Duc de Choiseul erzählt warum. Um 11 kam ich in Pont de Sombelle an. Die Husaren erschienen eine Stunde später. Ich ließ die Pferde anpflocken. Die Husaren waren in völliger Unwissenheit. Ich ließ ihnen Brot und Wein geben und wir aßen ebenso wie sie, was ich hatte vorbereiten lassen. Das ganze Mittagessen ist eine berechnete Finte, um bei Verspätung die Rast hinziehen zu können und einen Vorwand zum Bleiben zu haben. Da nach unserem Plan der Kurier wenigstens eine Stunde der Kutsche voraus sein musste, erwarteten wir ihn gegen 2 zu sehen und die Kutsche um 3. Um 3 weder Kurier noch Kutsche. Auch um 4 noch nichts. Inzwischen bereitet der Zufall eine Situation vor, die mit der Sache unmittelbar gar nichts, aber viel mit der Geschichte von der Revolution zu tun hat. Bauern eines Landgutes in der Nähe, die die Zahlung der nicht ablösbaren Abgaben verweigert hatten, war daraufhin mit Erschießung gedroht worden. Die Bauern aus der Nachbarschaft hatten ihnen versprochen, zu Hilfe zu kommen. Als nun die Husaren in Pont de Sombelle ankamen, meinten sie, es handle sich um eine Maßnahme, die gegen sie gerichtet sei. Unseretwegen wurde nun auf dem Lande die Sturmglocke geläutet. Die Bauern rotteten sich zusammen und wir waren Gegenstand allgemeinen Misstrauens. Den Husaren, den alten königlichen Elitetruppen, die oft auch fremde Söldner waren, begegnet das Volk auf dem Land mit besonderer Voreingenommenheit. Inzwischen hatte auch in Chalon die Unruhe zugenommen. Man erwog Vorposten von Nationalgarde gegen uns aufzustellen, die Wachmannschaften in der Stadt zu verdoppeln und die Tore zu schließen. Und was stand zu erwarten, wenn nun bei der Volksmenge in den Straßen, wenn bei der allgemeinen Erregung eine vollbeladene große Kutsche mit 3 Kurieren voran und einem Einspänner im Gefolge erscheint und schon überall davon die Rede ist, wir erwarteten die Königin. Als es 5 Uhr schlug, Robespierre sagte gerade, was soll denn das sein, die Republik? War unausweichlich erkennbar, dass unser Bleiben zu einem Aufruhr führen würde, was für den König, wenn er käme, nur schlimme Folgen haben könnte. Eine halbe Stunde später bricht der Duc de Choiseul in der Einsicht, dass nur noch der schnellste Abzug seiner Truppe die Situation retten kann, auf und reitet unter Umgehung von Saint-Menult, um dort nicht erneut einen Aufruhr hervorzurufen, einen Querweg durch die Wälder nehmend nach Varennes. Da kommt er erst an, als alles vorüber ist. Nach seinem Abzug um 5:30 löst sich die beunruhigte Menge in Pont de Sombelle in kürzester Zeit auf, als sei gar nichts gewesen. Kurz vor 6:30, Madame de Tourzel. Wie groß war unser Schmerz, als nach unserer Ankunft in Pont de Sombelle die Kurierer berichteten, sie hätten nirgends die geringste Spur einer Truppe gefunden, wagten aber nicht, den Leuten Fragen zu stellen, um nicht Verdacht zu erregen. Man müsse hoffen, auf der nächsten Poststation in Orbval mehr Erfolg zu haben. In Orbval erging es uns nicht besser, dasselbe Schweigen. In heftiger Aufregung erreichten wir Saint-Menult. Unsere Unruhe wurde noch größer, als ein Hauptmann aus dem Regiment des Duc de Choiseul kurz an den Wagen kam und leise sagte, die Maßnahmen sind schlecht getroffen, ich entferne mich, um keinen Argwohn zu erregen. Uns blieb nichts anderes übrig, als ohne die geringste Unschlüssigkeit unseren Weg weiter fortzusetzen. Jean-Baptiste Drouet, der Postmeister in Saint-Menold, ist der bekannte Mann der Legende, der den König durch Zufall erkannt und seine Verhaftung veranlasst hat.